Alexander von Humboldt, 1769 bis 1859. Er ist einer der berühmtesten Deutschen. Universalgelehrter, Star der Forschung, ein wahrer Weltbürger. In Südamerika, als dessen eigentlicher Entdecker erfielen gilt, kennt seinen Namen jedes Kind. Mehr als 1000 Städte, Gewässer und Berge sind nach ihm benannt. Ja, sogar ein Krater auf dem Mond trägt seinen Namen. Und doch ist es in Deutschland erstaunlich ruhig um diesen Mann. Oder wäre Ihnen auf Anhieb der Name Alexander von Humboldt in den Sinn gekommen? Alexander von Humboldt wird am 14. September 1769 in eine begüterte Adelsfamilie hineingeboren. Sein Vater Georg ist preußischer Offizier und königlicher Kammerherr. Seine Mutter Marie entstammt einer wohlhabenden Hugenottenfamilie. Nach dem frühen Tod des Vaters zieht sich die Familie ganz auf Schloss Tegel vor den Toren Berlins zurück. Die Mutter sieht ihre Lebensaufgabe darin, Alexander und seinem 2 Jahre älteren Bruder Wilhelm die bestmögliche Erziehung zuteilwerden zu lassen und verpflichtet die angesehensten Pädagogen der Stadt als Hauslehrer. Wilhelm gilt lange als der begabtere Kopf. Er wird in die Geschichte eingehen als Reformator der preußischen Schulen und Universitäten und Vorkämpfer für das humanistische Bildungsideal. Alexander erweist sich zunächst als schwieriger Schüler. Der rastlose Junge ist einfach nicht zum paukenden Stubenhocker geboren, viel lieber macht er Entdeckungen auf eigene Faust. Der renommierte Pädagoge Joachim Heinrich Campe versteht es schließlich, Alexanders Wissbegier mit einem lebhaften Unterricht anzufachen. Und der Botaniker Karl Ludwig von Wildenow begeistert ihn für die Welt der Pflanzen. Der heranwachsende Alexander ist dankbar für jede Gelegenheit, der abgeschiedenen Idylle des Elternhauses, von ihm nur abschätzig Schloss Langweil genannt, zu entfliehen. Da trifft es sich gut, dass ein Freund der Familie den jungen Herrn von Humboldt in die Salons reicher jüdischer Familien einführt, in denen der Geist der Aufklärung herrscht. So erlernt Alexander im damals noch recht hausbackenen Berlin einen vergleichsweise weltläufigen Umgang. 1787 folgt er seinem Bruder Wilhelm an die Universität nach Frankfurt an der Oder. Nach dem Willen der Mutter soll er dort Kameralistik studieren, um sich auf den preußischen Verwaltungsdienst vorzubereiten. Doch schon nach einem Jahr kehrt Humboldt zurück. Er will kein einseitiges Fachstudium, sondern sich in der ganzen Breite der Naturwissenschaften sowie in Fremdsprachen bilden. Denn der Student Alexander von Humboldt würde seine Zukunft gerne als Forschungsreisender sehen. Von früher Jugend auf lebte in mir der sehnliche Wunsch, ferne, von Europäern wenig besuchte Länder bereisen zu dürfen, erinnert er sich später. »1791 wird einem Anstellungsgesuch Humboldts beim preußischen Bergdepartement stattgegeben. Nach einem Studienjahr an der Bergakademie im sächsischen Freiberg, wo sein phänomenales Gedächtnis und sein unermüdlicher Arbeitseifer hervorstechen, erhält er den Auftrag, die fränkischen Bergwerke zu sanieren. Voller Tatkraft bringt er eine marode Mine nach der anderen wieder auf Vordermann.« Als Humboldt 1796 durch den Tod der Mutter zum vermögenden Erben wird, ist der Traum von der eigenen Forschungsreise zum Greifen nah. Der gerade 26-Jährige hat es nun nicht mehr nötig, für seinen Lebensunterhalt eine bezahlte Tätigkeit auszuüben und quittiert den Staatsdienst. »Meine Reise ist unerschütterlich gewiss«, schreibt er. »Ich präpariere mich noch einige Jahre und sammle Instrumente. Dann geht es nach Westindien.« Westindien, das umfasst im damaligen Verständnis den ganzen Raum von Mexiko bis zum Amazonas. Kann Humboldt sein Vorhaben verwirklichen, beschreitet er wahrhaft neue Wege. Denn bis dato waren Forschungsexpeditionen fast ausschließlich Seereisen gewesen, mit nur kurzen Abstechern an die Küsten der Kontinente. Zudem verfolgten die meist von den Herrscherhäusern finanzierten Reisen stets auch politische und wirtschaftliche Ziele. Nichts dergleichen plant Humboldt. Auf eigene Kosten, allein zum Zwecke der Wissenschaft, will er sich aufmachen, die neue Welt zu erkunden. 3 Jahre nimmt die Vorbereitung in Anspruch. Humboldt reist durch Europa und tauscht sich mit führenden Zoologen, Botanikern und Astronomen aus. In Paris besorgt er sich die modernsten Messgeräte, die es zu jener Zeit gibt. Und er lernt dort den jungen Botaniker Aimé Bonpland kennen, den er als fachkundigen Reisegefährten gewinnen kann. Als sich andere Pläne zerschlagen, macht sich Humboldt gemeinsam mit Bonpland nach Madrid auf. Er hofft auf die Erlaubnis der spanischen Krone, die amerikanischen Kolonien bereisen und erforschen zu dürfen. Ein unerhörter Wunsch. Sind doch diese bis dato nur Beamten der spanischen Krone und katholischen Missionaren zugänglich? Doch nicht zuletzt, dank seines großen persönlichen Charmes, kann Humboldt den spanischen König für sein Vorhaben gewinnen. Er erhält einen privilegierten Reisepass, der ihm volle Handlungsfreiheit zusichert. Am 5. Juni 1799 sticht Humboldt in See. 5 Jahre wird seine Reise dauern. Sie wird ihn in den unbekannten Regenwald des Amazonasbeckens führen und auf die höchsten, kältestarrenden Gipfel der Anden. An die 10.000 Kilometer wird er zurücklegen, auf dem Rücken von Maultieren, im Kanu und immer wieder weite Strecken zu Fuß. Venezuela, Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru, Mexiko. Fast keinen Flecken der spanischen Besitzungen in der neuen Welt lässt er aus. Schon die erste Begegnung mit der Tropenwelt versetzt Humboldt in Verzückung. »Wie die Narren laufen wir bis jetzt umher«, schreibt er. »In den ersten 3 Tagen können wir nichts bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu ergreifen.« Bonpland versicherte mir, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören. Von ihrem Startpunkt nahe dem heutigen Caracas stoßen sie mit einem indianischen Einbaum, 10 Meter lang, aber kaum 1 Meter breit, immer tiefer in das Flusssystem des Orinoco vor, bis sie schließlich den Casiquiare-Fluss erreichen. Mit ihren Messungen können sie beweisen, dass dieser eine für unmöglich gehaltene Flussverbindung zwischen den mächtigen Stromgebieten des Amazonas und des Orinoco darstellt. 4 Monate lang kämpfen sich Humboldt und Bonpland mit ihren indianischen Begleitern durch den fast undurchdringlichen Regenwald. Gepeinigt von Moskitoschwärmen, ermattet von einer unerträglichen Schwüle. Als Nahrung dienen Ameisen, Maniok und bisweilen Affen. Für ihre Zeitgenossen grenzt es an ein Wunder, dass die beiden europäischen Gentlemen diese Strapazen überleben. Nach einem kurzen Aufenthalt in Kuba nimmt Humboldt die 2. große Etappe der Reise in Angriff, die Erforschung der Anden. Und wieder scheut er keine Gefahr. Man muss durch so tiefe und enge Schluchten, dass man in Stollen eines Bergwerks zu kommen glaubt. Und die Wege sind mit den Knochen der Maultiere bepflastert, die hier vor Kälte oder Mattigkeit umfielen, erinnert er sich. Aber die größte Herausforderung liegt noch vor ihm. Der schneebedeckte Gipfel des Chimborazo scheint den Himmel zu berühren. Mit seinen mehr als 6.300 Metern gilt er zu der Zeit als der höchste Berg der Erde. Ohne Seile, ohne Sauerstoffvorräte, über dem Gehrock nur einen Poncho als leidlichen Schutz gegen Wind, Regen und Kälte, so machen sich Humboldt und Bonpland auf, den Chimborazo zu besteigen. Die Pfade sind steinig, rutschig und irgendwann so eng, dass sie ihre Maultiere zurücklassen müssen. Übelkeit und Schwindel befallen die beiden. Sie bluten aus Lippen und Zahnfleisch. Untrügliche Zeichen der Höhenkrankheit. Und doch geben sie nicht auf. Zu nah sind sie dem Gipfel schon. Auf fast 6000 Metern Höhe zwingt sie schließlich eine unüberwindbare Felsspalte zur Umkehr. 30 Jahre lang wird kein Mensch höher hinauskommen als Humboldt und Bonpland an diesem Tag des Jahres 1802. Der letzte Abschnitt der Reise ist die ein volles Jahr dauernde landeskundliche Erforschung Mexikos. Auf der Fahrt dorthin führt Humboldt Messungen der gewaltigen kalten Meeresströmung vor der Westküste Südamerikas durch, ihm zu Ehren heute als Humboldt-Strom bezeichnet. Es ist der 3. August 1804, als Humboldt im Hafen von Bordeaux eintrifft. Als junger, vielversprechender Forscher hatte Humboldt das alte Europa verlassen. Als ein weltbekannter Wissenschaftler kommt er aus der neuen Welt zurück. 60.000 Pflanzen hat er mitgebracht. Unmengen an Forschungsergebnissen in allen damaligen Disziplinen der Naturwissenschaft. Seine Erforschung der Zusammenhänge zwischen Klima und Vegetation ist bahnbrechend. Mehr als 2 Jahrzehnte wird er für die Aufarbeitung der 5 Jahre dauernden Reise brauchen. Die Ergebnisse in mehr als 30 Bänden veröffentlichen. Für Humboldt gibt es nur einen Ort, an dem sich ein solches Unterfangen durchführen lässt. Paris, die führende Wissenschaftsmetropole. Dort kann er den Austausch mit den führenden Vertretern verschiedenster Fachrichtungen pflegen, findet Kupferstecher für seine Karten und Illustrationen und Verleger für den Druck seiner Werke. Die Pariser Jahre sind für Humboldt zweifellos die fruchtbarsten und glücklichsten Jahre seines Lebens. Tagsüber forscht und schreibt er, am Abend verkehrt er in Salons, die Nächte verbringt er mit seinem Freund François Arago in der Sternwarte. 4 Stunden Schlaf, mehr braucht er nicht. Sein weltmännisches Auftreten und seine fesselnde Erzählkunst lassen ihn rasch zum Mittelpunkt jeder Gesellschaft werden. Man könnte in 8 Tagen nicht aus Büchern herauslesen, was er einem in einer Stunde vorträgt, heißt es über ihn. Humboldt ist nie verheiratet. Und auch über Liebschaften ist nichts bekannt. Manche Biografen vermuten, er sei homosexuell gewesen. Andere meinen, er habe einfach nur für sein wissenschaftliches Arbeiten gelebt. In jedem Falle pflegte er intensiv einen damals nicht ungewöhnlichen Freundschaftskult unter Männern. Gerne hätte sich auch das preußische Königshaus mit dem weltberühmten Wissenschaftler Humboldt geschmückt. Doch Humboldt versteht es geschickt, alle Angebote auszuschlagen, wie etwa das, preußischer Kultusminister zu werden. Lediglich diplomatische Missionen führt er ab und an im Namen des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Durch. 1827 findet Humboldts Zeit in Paris ein Ende. Sein ganzes Erbe hat er für seine Reise, die Jahre der Aufarbeitung und den Druck seiner Werke aufgebraucht. Da trifft es sich gut, dass der Preußenkönig ihm eine Stellung als Kammerherr andient, mit stattlicher Vergütung, aber wenigen Verpflichtungen. Nur seine Anwesenheit am königlichen Hofe wird von nun an erwartet. In Berlin wird Humboldt schnell zum Mittelpunkt einer aufstrebenden Wissenschaftsgemeinde. Seine Vorlesungen an der Universität sind so überlaufen, dass er sie in der 1000 Menschen fassenden Singakademie wiederholt. Unter den Zuhörern sind der König und Professoren genauso wie Handwerker und Dienstmädchen. Mit seiner verständlichen, bildreichen Sprache zieht Humboldt alle in seinen Bann. Gleichzeitig schwingt er sich zum wichtigsten Förderer junger Wissenschaftler in Deutschland auf, hilft ihnen dank seines über die Jahrzehnte geknüpften einzigartigen Beziehungsgeflechts mit Kontakten, Anstellungen oder finanziellen Mitteln. Er beschleunigt die Laufbahn von Männern wie dem Chemiker Justus Liebig, erkennt als erster das mathematische Genie eines Carl Friedrich Gauss und berät den jungen Werner von Siemens beim Aufbau seines Unternehmens. Ein Traum bleibt Humboldt jedoch all die Jahre unerfüllt. Wie gerne hätte er eine Expedition in den Himalaya geführt, um einen Vergleich mit den in den Anden gewonnenen Erkenntnissen anzustellen. Doch die Engländer verweigern ihre Zustimmung. Da ist es ihm nur ein schwacher Trost, dass ihn der russische Zar im Jahr 1829, genau 30 Jahre nach Beginn seiner Amerikareise, zur Erkundung des Bergbaus nach Sibirien einlädt. Am Ende gelingt es Humboldt, die Route bis nahe an die chinesische Grenze zu verlängern. Doch hat er während der halbjährigen Reise kaum Gelegenheit zum wissenschaftlichen Arbeiten. Kein Schritt, ohne dass man ganz wie ein Kranker unter der Achsel geführt wird, echauffiert sich Humboldt über die ihn begleitenden Beamten des Zaren. Alexander von Humboldt ist nun 60 Jahre alt. Seine Zeit als reisender Naturforscher liegt hinter ihm. Er könnte fortan als Unterhalter der höfischen Gesellschaft seinen Ruhestand genießen. Doch nichts liegt ihm, dem Anhänger der Aufklärung und überzeugten Republikaner, ferner, als sich vom reaktionären preußischen Königshaus gänzlich vereinnahmen zu lassen. Nein, er hat sich für die ihm verbleibenden Lebensjahre noch Gewaltiges vorgenommen. Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen wissen, alles in einem Werke darzustellen, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt, schreibt er voller Enthusiasmus seinem Bruder Wilhelm. Der Kosmos, diesen Namen soll das Werk tragen, ist eines der ambitioniertesten wissenschaftlichen Projekte, die je in Angriff genommen wurden. Es wird ein überwältigender Erfolg. Am Erstverkaufstag des zweiten Bandes, so berichtet der Verleger Georg von Cotta, seien in den Buchhandlungen Schlachten geschlagen worden, um in den Besitz des Buches zu kommen. 4 Bände des Kosmos hat Humboldt bereits veröffentlicht, als er fast 90-jährig unermüdlich am 5. Band arbeitet. Auch jetzt kann er noch auf sein phänomenales Gedächtnis zählen. Eine schwere Grippeinfektion ist es schließlich, die seinem langen, erfüllten Leben am 6. Mai 1859 ein Ende setzt. Der preußische Prinzregent, der spätere Kaiser Wilhelm I., ordnet ein Staatsbegräbnis an. An der Spitze des Trauerzuges von Humboldts letzter Wohnung in der Oranienburger Straße zum Dom marschieren Adelige, Professoren und andere Honoratioren. Ihnen folgt eine nicht enden wollende Menschenmenge. Einer der Trauerredner fasst die Stimmung in Worte. Der größte Geist unseres Jahrhunderts hat seine Augen für immer geschlossen. Die Geistesgeschichte kennt nur wenige Persönlichkeiten, bei denen Leben und Werk so sehr zu einem großartigen Ganzen verschmelzen wie bei Alexander von Humboldt. Seine große Forschungsreise dauerte nicht nur die 5 Jahre, die er unterwegs war. Nein, für ihn dauerte sie sein ganzes Leben lang.